3, 2, 1, 6, 5. Klänge müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Klänge müssen frei sein. Light up till I'm in the morning. Thank you. Therapie. Thank you. Under the dark.